Die Macht des Gesanges von Friedrich von Schiller. Ein Regenstrom aus Felsenrissen, er kommt mit Donners Ungestüm, Bergtrümmer folgen seinen Güssen und Eichen stürzen unter ihm. Erstaunt mit wollustvollem Grausen hört ihn der Wanderer und lauscht, er hört die Flut vom Felsen brausen, doch weiß er nicht, woher sie rauscht. So strömen des Gesanges Wellen hervor aus nie entdeckten Quellen. Verbündet mit den furchtbaren Wesen, die still des Lebens Faden drehen, wer kann des Sängers Zauber lösen, wer seinen Tönen widerstehen? Wie mit dem Stab des Götterboten beherrscht er das bewegte Herz. Er taucht es in das Reich der Toten, er hebt es staunend himmelwärts und wiegt es zwischen Ernst und Spiele auf schwanker Leiter der Gefühle. Wie wenn auf einmal in die Kreise der Freude mit Gigantenschritt geheimnisvoll nach Geisterweise ein ungeheures Schicksal tritt. Da beugt sich jede Erdengröße dem Fremdling aus der andern Welt, des Jubels nichtiges Getöse verstummt und jede Larve fällt, und vor der Wahrheit mächt'gem Siege verschwindet jedes Werk der Lüge. So rafft von jeder eiteln Bürde, wenn des Gesanges Ruf erschallt, der Mensch sich auf zur Geisterwürde und tritt in heilige Gewalt. Den hohen Göttern ist er eigen, ihm darf nichts Irdisches sich nahen, und jede andere Macht muß schweigen, und kein Verhängnis fällt ihn an. Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten. Und wie nach hoffnungslosem Sehnen, nach langer Trennung bitterm Schmerz, ein Kind mit heißen Reuetränen sich stürzt an seiner Mutter Herz, so führt zu seiner Jugendhütten, zu seiner Unschuld reinem Glück, vom fernen Ausland fremder Sitten den Flüchtling der Gesang zurück. In der naturgetreuen Armen von kalten Regeln zu erwärmen.